Ha scritto anche una bella storia della trilogia che ha avuto molto successo in Germania. E allora va bene, palla, palla. Grazie. Prima che cominci la mia conferenza, vorrei ringraziare Giorgio Penso e i suoi colleghi per il gradito invito e la buona e gentile accoglienza qui a Trento. Ho soltanto 30 minuti e perciò devo farla breve. Ma ora parlerò in tedesco. Allora, Kierkegaards Christologie als Paradigma des Paradoxgedankens. Aspettiamo un po'. Das Thema enthält eine Eingrenzung. Gegenstand der nachfolgenden Erwägungen ist Kierkegaards Paradoxgedanke in seiner christologischen Zuspitzung. Ob und inwieweit es bei Kierkegaard außerhalb dieses thematischen Bezugsfeldes eine gehaltvolle Verwendung des Paradoxgedankens gibt und welche spezifischen Merkmale für solch eine mögliche Verwendung gelten, das sind Fragen, die ich hier nicht weiter verfolgen möchte. Erstens. Ohne Zweifel stellt Kierkegaards Christologie den ausgezeichneten Fall seiner denkerischen Durchklärung des Paradoxgedankens dar. Seine Christologie gipfelt in den paradoxalen Zuspitzungen, wie sie sich vor allem in den philosophischen Brocken finden, und der Paradoxgedanke erfährt seinerseits sein denkerisches Profil am Beispiel der Christologie. Um den spezifischen Zuschnitt der systematischen Verflechtung von Christologie und Paradoxgedanken in den Blick zu bringen, formuliere ich eine erste These, die auf den Papieren abgedruckt ist. Kierkegaards Paradoxchristologie hat nicht den Charakter einer neuen dogmatischen Lehre über Jesus als den Christus, sondern sie erschließt die traditionelle Christologie einem auf Verinnerlichung und Aneignung ausgerichteten Verständnis von der Person und dem Wirken Jesu als des Christus. Die Übereinstimmung seiner eigenen dogmatischen Anschauung mit der überlieferten Lehre hat Kierkegaard mehrfach bezeugt. 1846 schreibt Kierkegaard in der abschließenden unwissenschaftlichen Nachschrift, und zwar in einem Nachsatz zur Nachschrift, dass die Bedeutung seiner Werke nicht darin bestehe, einen neuen Vorschlag, eine unerhörte Entdeckung zu machen, sondern im Gegenteil, gerade darin, keine Bedeutung haben zu wollen, darin aus dem Abstand, der Ferne, der Doppelreflexion solo die Urschrift der individuellen humanen Existenzverhältnisse, das Alte, Bekannte und von den Vätern überlieferte, noch einmal, womöglich auf eine innerlichere Weise durchlesen zu wollen. Soweit das Zitat. Freilich sind mit dieser neuen Zielsetzung auch neue Akzentuierungen und Modifikationen in der Lehre verbunden. Die Zuspitzung der christologischen Aussagen auf ihren paradoxalen Gehalt, vor allem in den philosophischen Brocken und in der abschließenden unwissenschaftlichen Nachschrift, soll eine neue Aufmerksamkeit befördern und die Last der denkerischen und der existenziellen Zumutung in den Blick rücken, der man sich glaubend stets neu ausgesetzt sieht. Die funktionale Zuordnung des Paradoxgedankens zur Christologie als dem eigentlichen Exponenten lässt sich am Aufriss der philosophischen Brocken verdeutlichen. Im ersten Kapitel beschreibt Kierkegaard sein Denkprojekt aus der Gegenüberstellung zum sokratischen Erkenntnisansatz werden die Leitkategorien des christologischen Denkmodells konstruktiv gewonnen. In einem ersten Durchgang kommen dabei einige zentrale, auf die Person und das Werk Christi bezogene Begriffe wie Augenblick, Wahrheit, die Sünde als das Gegenteil, Erlöser, Versöhner, Richter, Fülle der Zeit zur Sprache. Ein zweiter Reflexionsgang rekonstruiert die Begrifflichkeit des sogenannten Ordo Salutis. Hier stehen Begriffsbestimmungen wie neuer Mensch, Umkehr, Bekehrung, Reue, Wiedergeburt und erneut der Augenblick zur Diskussion. Nachdem das Denkprojekt mittels dieser Terminologie in den Grundzügen entwickelt ist, schaltet Kierkegaard in einem zweiten Kapitel einen dichterischen Versuch ein, der den begrifflich skizzierten Gedankenzusammenhang noch einmal poetisch ausleuchtet. Und dabei werden spielerisch einige weitere christologische Kategorien eingeführt und die liebende Zuwendung des Lehrers zum Geliebten gegenüber als das Wunderbare bewusst gemacht. Erst im dritten Kapitel bringt Kierkegaard den zunächst konstruierten und dann dichterisch verdeutlichten christologischen Sachverhalt auf den Begriff des Paradoxes. Ohne aber diese christologische Sache in den inhaltlichen Grundbeständen zu verändern. Die Kategorie des Sprungs und des Ärgernisses in diesem dritten Kapitel dienen ihrerseits dessen, der Verdeutlichung dessen, was Kierkegaard mit dem Begriff Paradox meint. Und von diesem Paradox heißt es, Zitat, das ist denn des Denkens höchstes Paradox, etwas entdecken wollen, das es selbst nicht denken kann. Zitat Ende. Damit gibt Kierkegaard mehr eine Beschreibung als eine Definition im strengen Sinn. Aber das genügt ihm, um den eigenen christologischen Ansatz deutlich gegen das sokratische Denkprojekt zu profilieren. Mit der Anknüpfung an Sokrates im Medium des Gegensatzes bringt Kierkegaard seine Sympathie für diesen großen Geist der Antike zum Ausdruck. Schon seine Dissertation über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates bekundet unbeschadet aller sachlichen Differenzen Kierkegaards Bewunderung für Sokrates. Der philosophische Erkenntnisansatz des Sokrates dient ihm als mäeutisch-pädagogisches Absprungsbrett für die Entfaltung der eigenen Konzeption. Und dabei zeigt sich, dass Kierkegaard eine wesentliche Kategorie seiner Paradox-Christologie, nämlich den Gedanken des Inkognito, förmlich aus seiner Beschäftigung mit Sokrates gewinnt und sie erst dann in seinen christologischen Aufriss integriert. In der Dissertation entwickelt Kierkegaard den Gedanken, dass bei Sokrates unmittelbarer Lebensvollzug und philosophische Bedeutung auseinanderfallen. Mittels der Ironie macht Sokrates sich in seiner Person unsichtbar. Mit Christus verhält es sich nach Auskunft der Dissertation genau umgekehrt. Das unmittelbare Dasein Christi entspricht dem Inhalt und der Bedeutung seines Wollens. Zitat: In Christus wohnte die Fülle der Gottheit unmittelbar. In den philosophischen Brocken, die Dissertation 1841, die philosophischen Brocken 1844, also in diesen 3 Jahren hat sie eine Entwicklung vollzogen. In den philosophischen Brocken nimmt Klimakus, Kierkegaard Klimakus, eine Neuinterpretation vor. Die unmittelbare Erscheinung Christi ist nun gerade nicht mehr Ausdruck seiner eigentlichen Bedeutung, weil sich die Göttlichkeit Jesu aller unmittelbaren Wahrnehmung entzieht. Und darum lässt sich der Glaube an Jesus als den Gott in der Zeit auch nicht mehr an seinem geschichtlichen Wandel und an seinem geschichtlichen Handeln gewinnen, sondern nur in der Einstellung paradoxaler Zustimmung vollziehen. Die Andeutungen über den gedanklichen Weg des Christusverständnisses Kierkegaards von der Dissertation zu den philosophischen Brocken und der abschließenden unwissenschaftlichen Nachschrift sind ein Thema der Kierkegaard-Forschung, das uns hier nicht zu interessieren braucht. Diese Andeutungen sollten lediglich die nachhaltigen Spuren der Philosophie des Sokrates und damit der Philosophie überhaupt in Kierkegaards Werk in Erinnerung rufen, als Warnung vor dem Versuch, das Verhältnis von Theologie und Philosophie, von Glauben und Vernunft bei Kierkegaard nur als ausschließenden Gegensatz zu exponieren. Kierkegaard knüpft in vielfältiger Weise an die Philosophie an und weiß deren Argumentationen seiner eigenen Neuinterpretation der christlichen Wahrheit dienstbar zu machen. Natürlich ist auch der Gegensatz greifbar, aber nicht nur und vor allem nicht nur als Gegensatz des Glaubens contra rationem, sondern auch als ein solcher supra rationem. Zweitens. Dieser Gegensatzaspekt von Glaube und Vernunft, Theologie und Philosophie soll jetzt zur Sprache kommen. Kierkegaard ist mit seinem christologischen, oder Klimakus ist mit seinem christologischen Denkprojekt nicht nur sympathisch auf die Philosophie des Sokrates zurückbezogen, sondern auch antipathetisch, polemisch gegen die Philosophie Hegels ausgerichtet. Und das führt zu einer zweiten These. Die Grundlinien der Paradoxchristologie Kierkegaards verdanken sich der inneren Logik des christologischen Gedankens selbst. Aber die spezifischen Zuspitzungen erklären sich aus dem polemischen Interesse gegen die vernünftig vermittelnde Rekonstruktion der Inhalte des christlichen Glaubens in der Philosophie Hegels. Auch hier muss ich mich mit Andeutungen begnügen. Die Forschungen über dieses weitgespannte Problemfeld haben nicht nur die auf den ersten Blick ins Auge fallende scharfe Gegensätzlichkeit zwischen Kierkegaard und Hegel ausgeleuchtet, sondern sie haben auch die verborgenen Beziehungen und die vielleicht bewusste oder unbewusste Rezeption der Philosophie Hegels durch Kierkegaard aufgedeckt. Kierkegaard übernimmt von Hegel wesentliche Elemente seiner Dialektik und er gelangt zu einer spekulativen Ausgestaltung der eigenen Einsichten. Das lässt sich belegen, kann aber hier nicht geschehen. Im augenblicklichen Zusammenhang interessiert die anti-hegelsche Spitzenthese der philosophischen Brocken vom sogenannten weltgeschichtlichen Nota Bene, auf die die Argumentation zuläuft. Während für Hegel der Gang der Geschichte durch Vernunft gesteuert ist, sodass sich die substanziellen geschichtlichen Geschehnisse in ihrem vernünftigen Gehalt rekonstruieren lassen, bestreitet Kierkegaard solch einen Zusammenhang. Das Geschichtliche ist per definitionem das Zufällige. Und nach Lessings bekannter Aussage können zufällige Geschichtswahrheiten niemals der Beweis von notwendigen Vernunftswahrheiten werden. Kierkegaard bezieht sich mehrfach auf Lessing, vor allem in der abschließenden unwissenschaftlichen Nachschrift und dort auch ausdrücklich auf diesen Satz Lessings. Lessing, so interpretiert Kierkegaard, die Gegensatzbestimmung von zufälligen Geschichtswahrheiten und notwendigen Vernunftswahrheiten, Lessing opponiert damit gegen etwas, und jetzt kommt ein Zitat, was ich nennen würde, das sich in eine qualitative Entscheidung hineinquantitieren. Er bekämpft den direkten Übergang von historischer Zuverlässigkeit zur Entscheidung einer ewigen Seligkeit. Soweit das Zitat. Hier hilft kein Übergang, sagt Klimakus, sondern nur ein Sprung. Aber diesen Sprung mag Lessing seinen alten Beinen und seinem schweren Kopf nicht mehr zumuten. Aber genau dieser Sprung macht nach Klimakus das Wesentliche der Entscheidung des Glaubens aus. Denn, Zitat, das Christentum ist die einzige geschichtliche Erscheinung, welche dem Geschichtlichen zum Trotz, ja eben Vermöge des Geschichtlichen, dem Einzelnen für sein ewiges Bewusstsein hat Ausgangspunkt sein wollen. Ihn anders als bloß geschichtlich hat interessieren wollen, ihm seine Seligkeit, seine ewige Seligkeit hat gründen wollen auf sein Verhältnis zu etwas Geschichtlichem. Und diese indirekt von Lessing übernommene geschichtsphilosophische Einsicht stellt Kierkegaard dem religions- und geschichtsphilosophischen Ansatz Hegels entgegen. Nach der bekannten Aussage des weltgeschichtlichen Nota Bene hätte es für den Glauben der nachfolgenden Generationen genügt und mehr als genügt, wenn die mit Jesus gleichzeitige Generation nichts anderes hinterlassen hätte als die Worte, ich zitiere, wir haben geglaubt, dass der Gott anno so und so sich gezeigt hat, in der geringen Gestalt eines Knechtes unter uns gelebt und gelehrt hat und alsdann gestorben ist. Diese kleine Anzeige hätte für die späteren als Veranlassung zum Glauben ausgereicht. Diese Aussage will recht verstanden zum Ausdruck bringen, dass keine auch noch so genaue geschichtliche Kenntnis über die Verkündigung und den Weg des irdischen Jesus gewissermaßen organisch quantitierend den Glauben an ihn als den Christus auslöst. Jene historische Kenntnis und dieser Glaube liegen auf verschiedenen Ebenen und entsprechen damit ihrem Gegenüber, dem Gott, dem Paradox des Gottes in der Zeit. Historische Vergegenwärtigung führt nur zur Vergegenwärtigung des Historischen im Rahmen der dafür einschlägigen Kategorien und Kriterien. Mit dem Glauben an Jesus als den Christus wird dieser Rahmen aber verlassen. Und die bewusste Einschärfung dieses Überschrittes macht den Sinn des weltgeschichtlichen Nota Bene aus. In solchem Kontext gelesen, erweist sich die Aussage als vernünftig und als theologisch notwendig. Der Satz ist aber zugleich eine Provokation und soll es sein. Er richtet sich schroff und ärgerniserregend gegen die Einschleifung der qualitativ verschiedenen Ebenen von historischem Wissen und glaubender Einsicht. Er ist als solcher keine hinreichende Bedingung für den Sprung des Glaubens. Keine hinreichende Bedingung für den Sprung des Glaubens, denn ein solcher Glaube bedarf der Veranlassung, wie Kierkegaard selbst sagt. Eine Veranlassung muss aber als solche deutlich werden. Das weltgeschichtliche Nota Bene formuliert die Veranlassung nur in einer abstrakten Gestalt und macht damit gerade undeutlich, was deutlich werden soll und muss. Die Aussage, dieses weltgeschichtliche Nota Bene, unterschlägt zum Zwecke der Polemik und der Provokation, was sie selbst als notwendig unterstellt. Denn wenn die gleichzeitige Generation mit dieser Aussage der folgenden Generation die Botschaft hinterlässt, es habe einer in der geringen Gestalt des Knechtes gelebt und gelehrt, dann muss etwas von diesem Leben und dieser Lehre sichtbar, deutlich werden, damit die folgende Generation zumindest in den Stand versetzt wird, den Sprung des Glaubens zu vollziehen, der Veranlassung zum Glauben überhaupt gewahr zu werden. Anders wandelt sich der veranlassende Hinweis in eine abstrakt-theoretische Behauptung. Kierkegaard selbst hat sich mit dieser Reduktionsformel vom weltgeschichtlichen Nota Bene auch nicht zufrieden gegeben, sondern er hat die Notwendigkeit von Erläuterungen eingesehen. In den erbaulichen Reden, von denen mein Kollege zu Rechten ja gesprochen hat, in den erbaulichen Reden, die das wissenschaftliche Hauptwerk begleiten, und vor allem in der Einübung im Christentum erfährt das Gemeinde eine Explikation, auf deren Hintergrund die Formel der philosophischen Brocken überhaupt erst sinnvoll dechiffriert werden kann. Und deshalb müssen die philosophischen Brocken und die abschließende unwissenschaftliche Nachschrift im Kontext jener anderen Ausführungen gelesen werden. Abgesehen davon hat die Spitzenthese der Brocken nur Sinn als Einschärfung der prinzipiellen Verschiedenheit von historischem Wissen und ewigkeitsbezogenen Glauben und in eins damit als polemische Gegensatzbestimmung gegen die Verwischung solcher Differenzen. Sie ist notwendige, aber keine hinreichende Bedingung des Glaubens. Drittens, die These. Sofern Christus verstanden wird als die einmalige, exzeptionelle, unwiederholbare Repräsentanz des Göttlichen in der Gestalt eines Menschen, hat jede Christologie den Charakter einer paradoxen Lehre. Der Begriff des Paradoxes besagt, dass das Undenkbare im Denken gedacht wird. Im Blick auf die Christologie bringt das Paradox die Einheit von Göttlichem und Menschlichem, von Diesseits und Jenseits, von ewiger Wahrheit und geschichtlicher Zufälligkeit auf den Begriff. Soweit diese Einheit konstitutives Element jeder Christologie ist und nicht entweder nach der Seite des Doketischen oder nach der anderen Seite des nur Menschlichen in Jesus Christus aufgehoben wird, ist der Gedanke des Paradoxes christologisch unvermeidbar. Das möchte ich in knappen Zügen oder wollte ich in knappen Zügen an zwei Figuren verdeutlichen, an Schleiermacher und an Tillich, aber 30 Minuti, ich werde es nur an Schleiermacher verdeutlichen. An Schleiermacher. Der Rückbezug auf Schleiermacher ist insofern nicht willkürlich, als Kierkegaard nachweislich Schleiermachers Hauptwerk Der christliche Glaube mit seinem studentischen Mentor Hans Lassen Martensen, dem späteren Bischof, studiert hat. Und Kierkegaard hat im Begriff Angst, in der Einleitung zum Begriff Angst, Schleiermacher mit einem hinreißenden Lob bedacht. Das möchte ich gerne zitieren. Er schreibt dort: Mit der Dogmatik fängt diejenige Wissenschaft an, Sie werden das Zitat ja alle kennen, trotzdem ripetere Giova. Mit der Dogmatik fängt diejenige Wissenschaft an, die im Gegensatz zu jener im strengen Sinne sogenannten idealen Wissenschaft von der Wirklichkeit ausgeht. Sie beginnt mit dem Wirklichen, um es in die Idealität emporzuheben. Darum soll die Dogmatik die Erbsünde, das ist das Thema des Begriffes Angst, darum soll die Dogmatik die Erbsünde nicht erklären, sondern erklärt sie damit, dass sie sie voraussetzt als ein bewegendes Etwas, welches keine Wissenschaft zu fassen bekommt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, dass hinsichtlich der Dogmatik es sich tatsächlich so verhält, wird man einräumen, wenn man von neuem Zeit findet, Schleiermachers unsterbliches Verdienst, um diese Wissenschaft zu verstehen. Ihn hat man lange schon vergessen, als man Hegel erkor. Und doch ist Schleiermacher in schönem griechischen Sinne ein Denker gewesen, der nur von dem redete, was er wusste. Soweit das Zitat. Man darf diese Sätze als Zustimmung Kierkegaards zu einer Konzeption von Dogmatik nehmen, die die fromme christliche Erfahrung, Schleiermachers Begrifflichkeit, zum methodischen Prinzip theologischer Reflexion erhebt und theologische Aussagen als Ausdruck dieser inneren Erfahrung versteht. Das gilt natürlich unbeschadet der Differenzen, deren Kierkegaard sich in seinem Verhältnis zu Schleiermacher durchaus bewusst ist. Schleiermacher steht in seiner Christologie vor einer ähnlichen Problemlage wie Kierkegaard und muss das denkerisch Unvereinbare miteinander verknüpfen. Die zentralen Kategorien seiner Lehre von der Person Christi lauten Urbildlichkeit, Geschichtlichkeit. Das Geschichtliche in der Person des Erlösers versteht sich von selbst. Christus ist geschichtliche Person als Stifter, sagt Steiermacher, eines neuen Gesamtlebens. Mit dem Begriff des Urbildlichen, den Steiermacher kategorial noch einmal abgrenzt gegen den Begriff des Vorbildes, mit dem Begriff des Urbildlichen will er zum Ausdruck bringen, dass Christus als Stifter eines neuen Gesamtlebens nicht am alten Gesamtleben der Sündhaftigkeit partizipieren kann und also, ich zitiere Schleiermacher, von aller Mitgliedschaft in dem früheren Gesamtleben der Sündhaftigkeit völlig ausgeschlossen ist. So heißt das Zitat. Aber Schleiermacher ist sich der, ich zitiere ihn noch einmal, der großen Schwierigkeiten bewusst, diese Vereinigung wirklich zu denken, weil wir überall sonst Geschichtliches und Urbildliches ganz auseinanderhalten. Soweit das Zitat. Mit der Einheit von Urbildlichem und Geschichtlichem wird christologisch also das eigentlich Unmögliche gedacht. Und so erklärt Schleiermacher, jetzt zitiere ich noch einmal, daher ist mit dieser Vereinigung wesentlich das Wunderbare, nach der hier ein für allemal fixierten Bedeutung des Wortes in der Person des Erlösers anerkannt. Das Wunderbare in der Person des Erlösers anerkannt. Schleiermacher entwickelt in seiner Glaubenslehre präzise die Voraussetzungen, unter denen der Begriff des Wunders gerechtfertigt werden kann. Das kann ich jetzt nicht ausführen. Trotz dieser Eingrenzungen oder auch Abgrenzungen bleibt die Verwendung des Wunderbegriffs an sich ein Indiz für die Schwierigkeiten, die Schleiermacher christologisch zu bewältigen sucht. Und es ist interessant, dass Kierkegaard an Schleiermacher gerade den Rückgriff auf die Kategorie des Wunders positiv beurteilt. In einer Tagebuchnotiz von 1837 heißt es, Schleiermacher ist im Grunde der erste Standpunkt der eigentlich orthodoxen Dogmatik. Und er wird deshalb auch wieder eine große Bedeutung erlangen, wie heterodox er auch in vieler Hinsicht sein mag. Und er wird natürlich bedeutend abgewandelt werden, indem der dogmatische Inhalt eine ganz andere Bestimmung und Bestimmtheit erhalten wird. Aber in vielen Teilen ist seine Stellung richtig. So hat er zum Beispiel den Wunderbegriff in dessen Innerlichkeit ins System aufgenommen. Sein ganzer Standpunkt ist ein völlig neues christliches Selbstbewusstsein. Ich sagte, es ist interessant, dass Kierkegaard diesen Begriff des Wunderbaren bei Schleiermacher noch einmal in besonderer Weise hervorhebt. Und es ist genauso interessant, dass gerade dieser Versuch einer Vereinigung, das Urbildliche und das Geschichtliche zusammenzudenken, die Kritik der kritischen Theologie hervorgerufen hat. David Friedrich Strauss hat gerade an dieser Konzeption Schleiermacher scharf kritisiert. Schleiermacher nennt die Einheit von Geschichtlichem und Urbildlichem nicht paradox. Und auch sonst hat seine Lehre von der Person und von dem Geschäft Christi einen ganz anderen Zuschnitt als Kierkegaards Paradox-Christologie. Aber mit der Charakterisierung dieser Einheit als Wunder signalisiert er, dass eine rational schlüssige Auflösung des christologischen Problems nicht gelingen kann. Das gleiche wollte ich jetzt noch für Tillich zeigen, aber wie gesagt, das lasse ich jetzt einmal außen vor. Nur vielleicht der Abschluss. Tillich nennt seine Christologie ausdrücklich Paradox-Christologie und er bezieht sich auch auf Kierkegaard, obwohl die Christologie bei Tillich ganz anders aussieht als bei Kierkegaard. Das Ärgernis spielt in der Christologie Tillichs eigentlich gar keine entscheidende Rolle. Aber dass die Christologie bei Tillich, die Paradox-Christologie bei Tillich ein anderes Aussehen hat als bei Kierkegaard, das lässt sich noch einmal aus den eigenen Kategorien der Theologie Tillichs rechtfertigen, sofern nach Tillich Theologie immer zwei Bedürfnisse zu erfüllen hat. Sie muss einerseits die christliche, die unveränderliche christliche Wahrheit zum Ausdruck bringen und sie muss andererseits der jeweiligen Situation Rechnung tragen. Und wenn Tillich eine neue Gestalt von Paradox-Christologie entwickelt, dann kann man sagen, diese Paradox-Christologie ist eben diejenige Gestalt, die Tillich unter den Bedingungen des 20. Jahrhunderts für angemessen hält. Man kann also vielleicht etwas salopp im Blick auf Kierkegaard sagen, verzeihen Sie, wenn ich es jetzt sehr zugespitzt sage, der paradoxale Donner bei Kierkegaard ist nicht schon eo ipso ein Anzeichen dafür, dass Paradox christologisch richtig gedacht ist. Es ist auch eine Paradox-Christologie denkbar, die ohne die spezifischen Zuspitzungen und Provokationen der Christologie Kierkegaards arbeitet. Viertens und letztens. Die Ausarbeitung des christologischen Paradoxes folgt der Sachlogik des christologischen Problems und bleibt an diese gebunden. Das hatte ich gesagt. Die je besondere Gestalt gewinnt die Christologie aber aus den je besonderen Bedürfnissen und Notwendigkeiten der je besonderen Bewusstseins- und Argumentationssituation. Diese letzte, vierte These knüpft noch einmal an die zweite These an und gibt dem an Kierkegaards Hegel-Kritik hervorgehobenen Sachverhalt eine allgemeine Fassung. Jede Christologie ist wesenhaft Paradox-Christologie und weist gleichwohl je spezifische Besonderheiten auf, weil sich der Kontext ändert. Und auch die Gegnerschaften, die Gegner wandeln sich. Kierkegaard profiliert seine Christologie des Paradoxes durch die Kategorie des Ärgernisses, um den nach seiner Meinung eingerissenen Verflachungs- und Nivellierungsprozess der damaligen dänischen Christenheit und ja nicht nur der dänischen Christenheit aufzusprengen. Das mag ein immer notwendiger Prozess sein, aber die Kategorie des Ärgernisses ist nur eine mögliche unter anderen möglichen Kategorien für eine Paradoxchristologie. Die Wahrheit des christlichen Glaubens mag angesichts der Weisheit der Welt auch die Gestalt der Torheit annehmen. Herr Lübcke hat vorhin 1. Korinther 1,18 folgende zitiert, das tue ich auch. Der Apostel Paulus entwickelt in 1. Korinther 1,18 mit hoher dialektischer Kraft die christologisch zentrierte Paradoxie von Weisheit und Torheit. Und darin ist ihm Luther gefolgt. In der Heidelberger Disputation von 1518 skizziert Luther im Anschluss an 1. Korinther 1,18 thesenhaft seine Theologia Crucis und er spricht in der Präfatio ausdrücklich von den Theologica Paradoxa, die Torheit des Kreuzes als Inbegriff der Weisheit Gottes, die für den jungen Luther das christologische Leitbild abgibt, ist eine andere Gestalt von Paradoxchristologie. Und auf der gedanklichen Linie von 1. Korinther 1,18 folgende lässt sich noch eine weitere Variante an eine weitere Variante denken. Denn das, was den Griechen am gekreuzigten Christus als Torheit Beschwer bereitet und den Juden ein Ärgernis ist, das erweist sich denen, die dem Evangelium glauben, als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der christliche Glaube ist nicht zu ein, seiner Botschaft und seinem Handeln zu vertrauen. Eine Christologie kann und muss auch diese Seite der christlichen Wahrheit zum Ausdruck bringen. Die auf das Ärgernis aufgesteilte und zugespitzte Paradoxchristologie ist ein bestimmter Typus von Christologie, der gerade dann in seiner Leistungskraft gewürdigt werden kann, wenn er andere Ausprägungen neben sich gelten lässt. Denn der Paradoxgedanke als konstitutives Element jeder Christologie ist einer vielfältigen und reichen Lesart fähig, die um der Sache willen, der dieser Gedanke dienen will, auch wahrgenommen sein muss, wahrgenommen sein will. Grazie. Ecco, ringraziamo per questo bel approfondimento della problematica cristologica, messo anche in evidenza con alcuni autori come Schleiermacher, Tillich e anche con Lutero. Questa è una cosa molto importante. Ora, si è parlato di incominciare una breve conversazione sulle relazioni fatte questa mattina e oggi pomeriggio, ripeto quello che ho detto prima, abbiamo un buco, cioè Ferrarotti non può venire perché è ammalato, e allora avremo una conversazione ancora più profonda oggi pomeriggio.